Questcast. Die Galgenvögel vom Reichsforst. Teil 6. Lieber Bruder, der schleichende Tod, den ihr mir brachtet, wird bald in Samtoch veredelt. Sobald wir die Ware dann auch in Gareth und das Volk gebracht haben, schwimmen wir in Dukaten. Trefft mich wie gewohnt in Tannwirk und vernichtet das Blatt, wenn gelesen. Nicht wie das letzte Mal, du Plunze. Hat ja wieder super geklappt, ne? Ja, Schlamper. Ja, super. Wie war das? Wie heißt es? Tannwirk, oder was? Nein. Das Produkt oder der Name. Tod, schleichender Tod oder sowas. Ja. Okay. Was könnte da gemeint sein? Der Tod, den ihr mir brachtet, wird bald in Samthauch veredelt. Samthauch? Ich habe jetzt erst an eine Krankheit gedacht, aber das macht... Dachte ich auch erst, aber das für Veredelung, eine Krankheit veredeln, macht keinen Sinn. Das könnte eher Richtung Alkohol irgendwie sein, der ein paar mehr Umdrehungen hat. Ich hätte jetzt an eine Waffe gedacht und ich denke immer an Waffen. In Samthauch. Im Samthauch. Ihr könnt bitte mal eine Alchemieprobe zu. Oder? Oh. Oder? Okay. Warte mal. Ja. Ja, eine Alchemieprobe. Mach. Okay. Null. Na super. Schon mal 20. Raus, ja. Ja, 16. Tschüss, ne? Das bin ich so die. Ja, also ich muss gar nicht mehr weiterwürfen. Kannst nicht ausgleichen. Also, das erste MU habe ich eine 3 gewürfelt. Und ich habe 0, also 12 habe ich da. Das zweite KL 13 habe ich 0, bin ich drüber. Und das dritte ist ein 1. Auf FF. Wo ich 13 habe. Also hast du es geschafft. Also 2 geschafft, 1 nicht. Okay. Ja, dann hast du es nicht geschafft, oder? Nee. Nee, also das sagt euch allen 3 leider nichts. Was ist das? Samthauch. Lass uns doch erstmal den Wagen plündern. Dann können wir uns ich frag, ob das irgendwas denen, die noch anwesend sind, die 2, ob das denen irgendwas sagt. Die haben es ja auch gehört. Meint dann der Magier. Nein, ich weiß so von diesem Mann, den wir da hochbringen sollen. Ich weiß nichts von seinem Bruder oder von irgendeiner. Nee. Solltest du als Magier nicht irgendwie auch gut in Alchemie sein? ja, aber also das. Er hat nichts davon gesagt, dass irgendwie solche Sachen da mit weggebracht werden. Und was könnte er denn mit Samthauch meinen? Also ich weiß... Denk an den Dolch an deinem Hals. Ich weiß zumindest, dass der schleichende Tod gerne als Pflanze bezeichnet wird. Allerdings darf man diese Pflanze mit der nicht handeln. Was ein Samthauch ist, habe ich keine Ahnung. Sind das Drogen? Vielleicht, oder ein Gift. Okay. Das sind Rauschhändler. Oder sie planen irgendein Attentat. Was versuchen sie? Ein Attentat. Oder so. Dass das ein Gift für ein Attentat ist. Davon weiß ich aber nichts. Na, die Zwerge wird mir aber immer sympathischer. Schüchter sie doch mal ein bisschen ein. Habt ihr noch mehr Fragen? Ich möchte mal einen Einschüchterungswurf auf den Magier machen. Ja, mach das mal, ja. Okay. Das erste ist 18. Auf MU habe ich 12, ich habe 10 Punkte, also passt. Och nö. Okay, das klappt ja nicht so gut. Zweite ist IN. Das ist... Mit 10, ich habe 17 gewürfelt. Na ja, gut. Und das dritte ist mit einer 6 gewürfelt. Das ist CH, Charisma ist eine 9. Was genau willst du ihn einschüchtern? Also weswegen? Oder wie? Ich habe das Gefühl, dass der mehr weiß, als er vorgibt. Ich möchte dementsprechend ihn dahingehend einschüchtern, dass er mir mehr erzählt und ehrlicher ist zu uns. Und die Situation ist für ihn schon sehr einschüchternd, weil er einerseits verletzt ist, dann in Aussicht hat, dass er noch weiter verletzt ist, sein anderer Kollege da liegt und dann hart verblutet. Insofern, er sagt, nein, Mann, ich weiß nichts. So war mir die Zwölfe beistehen. Ich weiß nicht, ich sollte einfach nur die Waren von A nach B bringen. Keine Ahnung, was dieser Händler in seiner Freizeit so treibt. Ich kenne die auch nicht. Ich glaub dem nicht. Er zittert, aber also Schiss also hat er. Schiss hat er. Also ich kann mir gut vorstellen, die Situation, dass sie einfach, ich bin ja seltener, es kommt öfter mal vor, dass sie bezahlt werden und nichts über den Auftrag wissen, sondern einfach nur sagen, mach dies, du kriegst dafür Geld, der Rest soll dich nicht interessieren. Also ich glaube ihnen. Aber der Brief war ja an jemanden, der ihn da vergessen hat. Ja, das war ja wohl vom Händler. Hm. Und der Händler ist weg. Wo ist der eigentlich? Pferd, kommt der irgendwann wieder? Hinterher. Hm. Aber diese Knolle, die ist mir nicht so ganz geheuer. Ja, ich glaube auch, dass sie da tiefer mit drin steckt. Mhm. Ich glaube, die macht nur so niedlich. Ja, genau. Ob das irgendwas mit den Brillen zu tun hat? Ja, vielleicht ist das in den Brillen ja irgendwie versteckt, weißt du, dass das als Schmugglerware. Also irgendwas schmuggeln die da auf jeden Fall. Wie war nochmal der Satz? Der in Samthauch veredelt. Der schleichende Tod, den ihr mir brachtet, wird bald in Samthauch veredelt. Veredelt, nicht umgekehrt. Sobald wir die Ware dann auch in Garat unter das Volk gebracht haben, schwimmen wir in Dukaten. Ah, und da haben sie, vielleicht haben sie ein Heilmittel und wollen das dann verkaufen. Was für Mittel? Ein Heilmittel, ein Gegengift. Ja. Hm. Nach dem Motto Nervengift und die haben dann anderes als Gegengift. Okay. Ja, das ist das so wie jetzt in der heutigen. So wie es quasi in der heutigen Zeit ist mit Senfgas und Atropin. Und wir sind die Banditen. Ich lache laut dabei. Das sind einfach Drogenhändler, glaube ich. Aber warum sollten sie es... Nein, wenn es heißt unter... Wir müssen den Wagen richtig durchsuchen. Hat doch Kuprun schon. Ja, aber scheinbar ja nicht so richtig. Kuprun ist ja noch halb blind. Ich würde den Wagen gerne nochmal durchsuchen. Der Kuprun sieht ja nicht richtig. Wenn ich da irgendwie ein bisschen mehr was finde. Irgendwelche Seiten. Und ich würde das von vorne bis von oben bis unten mal auseinandernehmen. Okay, kannst du machen. Du suchst also jetzt speziell nach irgendwelchen... Ich suche nach irgendwas, was nicht aussieht wie Handelsware. Also vielleicht kleine Gefäße, kleine, vielleicht auch Flaschen mal aufmachen und dran riechen, was es vielleicht ist oder sowas würde ich vielleicht mal versuchen. Also was dir jetzt so beim schnellen Drübergucken halt so auffällt, auch dasselbe wie Skupum aufgefallen ist, viele Handelswaren alltägliches, was bestimmt für eine Reise auch nicht ganz unpraktisch ist. Du findest auch 2 Flaschen Schnaps. Ah, sehr gut, die wollte ich sowieso die direkt. Ich weiß, da hast du wahrscheinlich nur drauf gewartet. Ja. Und du findest auch ein paar Kräuter, die du jetzt nicht ohne weiteres mal identifizieren kannst, die aber auch nicht sonderlich groß versteckt sind. Es ist halt so ein paar getrocknete Kräuter, es könnten Kochkräuter sein, es könnten aber auch irgendwelche Kräuter sein zum für irgendwelche Zaubersachen oder Tränke oder sowas. Aber dafür sind sie halt nicht wirklich versteckt, das kannst du nicht wirklich identifizieren. Okay. Und du findest da jetzt auch nicht irgendwas, wo du sagst, Mensch, das ist jetzt aber eine geheime Kiste und da ist irgendwie ein Schloss dran und so weiter. Irgendwie nicht. Gut, also ich nehme jetzt erstmal die 2 Flaschen Alk. Und nehme erstmal, also ich rieche dran und merke, okay, es ist Alkohol. Und nehme erstmal einen tiefen Schluck. Das war ein bisschen zu viel Adrenalin. Jetzt bin ich schon wieder ganz, ganz zittrig. Ich würde jetzt die Kräuter nehmen und mal die anderen fragen. Ich kenne das nicht. In Torwald gibt es diese Kräuter nicht. Kennt einer von euch diese Kräuter vielleicht? Frag mal den Magier. Der weiß doch, er kennt doch den. Der ist der schleichende Tod. Hey, Freundchen, was sind das denn für Kräuter? Was haben wir denn da? Könntet ihr vielleicht, damit ich gucken kann, den Dolch, ihr bedroht ihn jetzt immer noch mit dem Dolch, oder? Nee, eigentlich nicht mehr. Ich dachte, ja, okay, gut. Okay. er lässt sie sich reichen, die Kräuter, geht so ein bisschen mit dem Finger durch und murmelt dann, ja, das ist Ilmenblatt und das ist Kayubo und das ist vielleicht vielleicht eine Kurmknolle. Was haben wir hier okay, noch? Okay, und was macht man denn damit? Ist das irgendwas Tolles? Also, was ist denn eine Kurmknolle? Ja, das ist so eine Zutat, mit der man halt Tränke brauen kann. Kajubo ist, was, womit man, also, ein ominöser Trank, aber da muss man, kann man die Luft eine längere Weile anhalten und Himmelblatt ist so ein typisches Kraut für Pfeifenkraut, was ein bisschen entspannt, also nichts Verbotenes jetzt. Gut. Also das kann schon mal nicht das sein. Nein, ein Himmelblatt ist maximal ein starkes Beruhigungsmittel. Also das hätte mich jetzt auch gewundert. Kann man das zu Geld machen? Zu gutem Geld? Oh, behalten. Ja, ja. Gut, das packe ich mir schon mal ein. Ja. Also ich finde es auch komisch, dass offensichtlich sollte die Ware von der schleichende Tod ja transportiert werden. Mich wundert schon, dass wir das nicht finden. Entweder hat es der Händler bei sich gehabt. Genau, ja. Weil scheinbar, also frag den Magier, ob eine Zusammensetzung der Kräuter, ob die irgendwas bewirkt. Einzeln vielleicht was Bestimmtes, aber vielleicht in Kombination eine andere Wirkung. Nicht, dass ich wüsste jetzt. Also das sind so tägliche Sachen, die man halt als Alchemist gebrauchen könnte in seiner Sammlung. Wüsste ich jetzt nicht. Was macht eigentlich Knolle? Die ist weggelaufen. Die ist weggelaufen? Die ist komplett. Die Straße also weggelaufen. Die ist einfach die Straße weg und hat sich gesagt, trotz okay. Trotz der kurzen Beinchen ist die schon so schnell weg. Ja, Mist. Gut. Ja, was, also irgendwie so im Laufen scheint sie dann doch etwas geübter zu sein. Die ist wirklich geheuer, diese Knolle. An der ist nee, irgendwas überhaupt nicht. Also ich traue Zwergen generell nicht, aber... Scheinbar zu Recht. Ja. Gut. Aus dem kriegen wir nichts raus, befürchte ich. Wir sollten jetzt erstmal das ganze, die ganzen Waren uns erstmal. Haben wir die gefesselt gehabt? Nee, gell? Nur bedroht. Kann er nicht, ja, bedroht, ja. Der eine ist ja. Du hast ihm ja versprochen, dass alles gut wird. Lebt er noch? Oder ist er jetzt nach 2 Stunden Sprechen gestorben? blutet. Ja, also er hält sich das irgendwie zu und versucht sich selber notdürftig mit einem. Abgerissenen Ärmel irgendwie zu verbinden und so, das, also der bräuchte halt schon irgendwie Hilfe. Du Magier, kannst du ihm irgendwie helfen? Guckt dann sich herunter und guckt so zu den Waren drüben und so. Ich könnte versuchen, ihn zu stabilisieren, aber er braucht wahrscheinlich einen Medikus, so wie ihr ihn zugerichtet habt. Helfen, ja. Wie weit sind wir entfernt von der Burg? Eine halbe Stunde vielleicht, bei dem Regen. Laufen kann er ja noch, oder ist es so geschwächt, dass er Kreislauf versagt? Denn eher nicht so, die hast du, also der Arm ist halt wirklich, also der Magier bestimmt, auch unter Schmerzen könnte er wahrscheinlich schon da langlaufen und dann irgendwie zu der Feste und irgendwie Hilfe holen, aber aber der Krieger ist nicht mehr in der Lage, da irgendwie große Strecke zu laufen. Ich weiß nicht, ich würde jetzt, ich habe es ja versprochen und ich halte eigentlich zu meinen Worten, sehe ich irgendwas, was ich quasi wie Schlitten, wir haben ja ein Seil als Schlitten, der, wo ich ihn drauflegen kann, Dinge und dann halt hinter mir herziehe. Das könntest du, wenn du was mit Holzbearbeitung so ein bisschen dir da irgendwie was zusammen, ja, das würde schon irgendwie gehen, das würde ein bisschen dauern, bestimmt eine halbe Stunde, bis du sowas bauen könntest, aber ja. Dann ist der Tod. Ja, was heißt tot? Ja, schon so deine Statur. Ah, scheiße. Tja, du hast es versprochen. Wie kriegen wir den jetzt noch weg? Ja, ich habe keine andere Wahl. Bist doch schön. Ja, dann trage ich ihn halt. Ich versuche vorsichtig seine Rüstung abzuziehen. Was? Moment, was? Rüstung. Ja, du willst ihn nackig machen? Der ist doch bestimmt nackt unter der Rüstung. Vorsichtig die Rüstung. Ach, Lothar, du bist so voller Geheimnisse. Kannst du gleich selber tragen. Ich versuche ihm erotisch die Rüstung auszuziehen. Ja, wenn ich hier tragen will, dann kann ich den nicht mit der Rüstung tragen. Nee, das kannst du schon. Praktisch. Also du hast ja, das ist ja geteilt so in Helm und Harnisch und Arm- und Beinschoner, das ja schon. Und dann kannst du schon das überflüssige Gewicht eben abmachen. Ist dein Plan jetzt, ihn da zu der Feste zu tragen? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ja. Kommunizierst du das auch zu den anderen oder fängst du es jetzt einfach an? Tschüssi. Ja, ich habe es versprochen und da ich keine andere Möglichkeit sehe, trage ich ihn jetzt halt einfach. Oder euch fällt irgendwas ein auf die Schnelle. Nein, das kannst du schon machen, aber ich bin immer noch dafür, dass wir jetzt erstmal die Sachen plündern, weil sonst war ja alles umsonst. Also wir nehmen erstmal alles mit, was wir tragen können, und dann gucken wir mal, wie wir das machen mit dem. Dann vielleicht können wir den Wagen einfach umdrehen und auch darauf. Ja, und ohne Pferd wollt ihr ihn selber ziehen. Ach ja, stimmt, das Pferd ist ja weg. Buttercreme! Mal pfeifen. Ja. Buttercreme. Ja. Wunderschön. Also mir ist das Materielle eh nicht so viel wert. Aber warum haben wir das dann gemacht? Einfach so. Was bist du mit dir? Ich meine jetzt einfach nur Geld. So Nahrung und so ist mir schon wichtig, aber ich bin jetzt nicht der. Und da ich weiß, da wir eine Gruppe sind, überlasse ich das euch. Ihr habt ja jetzt auch mit dem Kampf so mein Vertrauen erworben. Und Na danke. Ja. Ja, davor habe ich als reine Zweckgemeinschaft gesehen. Jetzt so langsam merke ich oder kommt mir der Gedanke, dass das keine schlechte Idee war und dass ihr doch mehr drauf habt, als ich dachte. Deswegen überlasse ich euch das Looten. Das Looten. Und und ich trage ihn halt jetzt. Gut. Dann würde ich jetzt erstmal da an den Wagen gehen und alles, was von Wert ist für mich, mitnehmen. Vor allem, wie gesagt, den Alkohol. Ich würde gerne die Bauchtasche haben. Bauchtasche, ja. Ja, die kannst du dir auch schon mal aufschreiben. Ich sage jetzt ein paar Sachen und ihr könnt gucken, ob ihr die mitnehmen wollt. Müsst ihr nicht machen, aber wenn ihr dann könnt ihr euch das gerne aufschreiben. Also, was ihr zum Beispiel findet, ist ein Sack, da sind wohl hätte wohl mehr drin sein sollen, aber da ist ein Schlagring und zwei Dolche drin. Dann. Zweiter Dolch ist immer gut. Muss halt gucken, ob er da was. Zwei Dolche, ja, ich habe meiner steckt noch in der Brust von Sinus, also es wäre cool, wenn ich auch einen kriegen könnte. Ich würde mir gerne einen von den beiden Dolchen nehmen. Ich auch, gut. Mhm. Dann findest du vier Bolzen zusammengebunden mit einem kleinen Strick. Für eine Armbrust? Mhm. Möchtest du die haben? Die hätte ich gerne dann. Weil die sind ja anscheinend mehr als diese einfachen Bolzen, die du mir die letzten Tage gemacht hast gestern. Sind allerdings auch nicht besser Qualität. Die sind etwas stumpf, sind aber vom Holz her und von der Eisenspitze besser als die, die du jetzt hast. Dann findet ihr da drinnen einen Lederhelm und eine sogenannte Krötenhaut. Also das schimpft sich so die Rüstung. Mhm. Was trägst du eigentlich, Schönes da an deinem Leib? Was ist das? Ich nehme das so in die Hand und gucke mir das genau an. Brauchst du diese Krötenhaut? Oder kann ich sie haben? Was ist denn mit Krötenhaut genau gemeint? Ist das jetzt ein Wams? Ist das ja ein Umhang oder was ist das? Das ist so ein Wams, genau. Es wiegt weniger als eine Kettenweste. Ich guck mal gerade eben, dass ich das mal mir noch mal kurz anschaue in dem Bild. Ich meine, das ist sich vorzustellen wie so eine Misch aus leicht vernietet und einer Lederrüstung. Also eine beschlagene Lederrüstung quasi. Ja, so ungefähr. Ist genau meine Größe. Die ist ein bisschen zu groß. Ist eine Variante der Lederrüstung, genau, mit einem Rüstungsschutz von 3. Schützt allerdings gegen Fernkampfwaffen nicht ganz so gut. Hm. Wir können drum würfeln. Würde ich sagen, wir würfeln. Gut, dass ich einen tollen Würfel habe. Gut, warte mal. 1W6 oder 1W20? Würfeln auf, oder? Henrik. Ja, ist die Frage, also wenn ihr jetzt wieder, wie wollt ihr das so machen? Willst du wieder bescheißen beim Würfeln? Nein, ich mach das einfach nicht. Einfach ganz normal würfeln. Er meint ja, ich habe doch einen gezinkten Würfel. Ja, auch. Deswegen frage ich, genau. Nee, ich will ganz fair, ganz fair. Ja, dann würfelt jeder mit einem W6 einfach und die höhere Zahl gewinnt. Okay. Oh, cool, eine 2. 3. Ja. Gut. Ja, hier, nimm. Dankeschön. Mir steht sie zwar besser, aber naja, gut. Dann findet ihr passend zum Dolch noch eine Dolchscheide. Dann findet ihr, was haben wir denn noch so? Ein Hammer, ein Meißel, ein paar Nägel, eine Zange, eine Feile für Holz, ihr findet eine Schere. Die Feile würde ich gerne nehmen. Mhm. Ihr findet... Um die Bolzen anzuschärfen dann. Mhm. Ihr findet eine drei Pechfackeln. Die will ich. Ich will eine Fackel. Oder wir können sie aufteilen. Jeder kriegt eine für die dunklen Stunden. Würde ich sagen, jeweils, wenn es 3 sind. Gut. Ihr findet billiges Holzbesteck und einen billigen Holzbecher sowie einen billige Holzschale, also so ein Set. Ich nehme den Becher, mein Trinkhorn ist doch kaputt und ich habe zwar nicht so viel Manieren, aber mein Alkohol trinke ich doch gerne aus einem Gefäß. Die Schale wäre nicht verkehrt, okay. Für mich. Dann noch einen Wasserschlauch. Einen. Klingt gut. Ich gerne nehmen. Und was findet ihr noch? Eine Wolldecke. Dann findet ihr noch ein paar Hemden, wohl Arbeitshemden aus Leinen. Nehme ich mir eins mit. Nee. Dann ein bisschen Kinderspielzeug in einer kleinen Schatulle, so Holzfigürchen. Nein. Ein Kamm, eine Bürste, was ist das? Obwohl ein bisschen Lippenrot in einer kleinen, auch in so einer kleinen Schatulle, so zum Auftupfen. Das reiche ich aber auch über, dann die Motto hier für dich. Nur weil ich eine Frau bin? Okay, ich nehme es, danke. zwei Ringe, die relativ schmucklos sind. Und eine Holzflöte. Und inwiefern schmucklos? Sehen die einfach nur wertlos aus oder... Können wir es nicht einschätzen? Ja, es war so ein Eisenring. Also der sieht jetzt nicht ugly aus, aber es ist halt das ist wohl eher was sich ein Handwerker irgendwie anziehen würde als Schmuck. Okay. Und ansonsten findet ihr noch einiges an Essen. Also was man halt so auf einem Nahrungskarren ansonsten vermuten würde. Bisschen eingelegtes Fleisch, so Reiseproviant. Also wenn ihr euch was mitnehmen wollt. Alles mit, ja. Sehr gerne. Ich hätte das zusammengefasst, dass hier einfach euch zwei Pakete besseren Reiseproviant aufschreiben könnt. Jo. Da sind so Sachen drin wie ein bisschen Weißbrot, Hammelfleisch. Also zwei Pakete gesamt, das heißt eins für jeden? Nee, jeder von euch. Fülle für jeden von euch reichen. Reiseproviant. Sehr gut. Dann bin ich ja vielleicht nicht mehr ganz so schlecht gelaunt. Das auch. Dann habe ich auch. Unter Umständen noch ein bisschen Fisch drin, vielleicht ein bisschen Küchenkräuter verarbeitete, ein bisschen Kräutertee und ein bisschen Honig. So in einem kleinen Rahmen. Super. Aber keine Spur von irgendwelchen ominösen Dingen, die es zu handeln gilt. Nein. Schade. Dann muss es einer am Leibe tragen. Ich glaube, Knolle. Aber die ist ja weg. So, nachdem ihr jetzt das Wägelchen gelootet habt, ist ja jetzt immer noch die Frage, was macht er denn jetzt? So, ich würde ganz gerne nochmal dementsprechend die NPC, sprich den Magier und den Krieger nochmal mehr näher angucken mit meinen Taschendiebstahlfertigkeiten. Der Krieger ist bei mir auf meinen Schultern. Ja, der kann auch da hängen bleiben. Halt. Der Arme, der hängt da. Er hat schon seine Rüstung abgezogen. Ach, hat er sie? Was genau hast du denn da jetzt vor? Also, wir haben im ganzen Wagen bis jetzt kein Geld gefunden. Ja, das stimmt. Das ist wahr, ja. Ja. Wir wollen uns kein Geld geben, merke ich auch. Na doch, 5 Heller haben wir gekriegt von Knolle, aber das ist ja jetzt nicht das so viel. Das ist ja nicht aus diesem Teil, das war ja schon ist gestern gewesen, also gestern. Was weißt du? Ist doch eine Aufnahme. Hey, wir spielen doch durch seit 9 Stunden. Was? Deswegen sage ich, ich spiele gestern. Immer einmal genächtigt. Ah, das Vortag, ja, stimmt, ja. Ja. Ja, natürlich spielen wir am Stück ansonsten. Ja, ja. Natürlich wir spielen hier schon seit 9 Stunden hart durch. Und war dann auch angefangen, 20 Uhr, gell? Ja, war auch nicht auf Toilette, auch nicht. In einem durch. Und immer noch Donnerstag. Das wäre schön, da wäre noch Wochenende. Ach, du kannst, guck oben, du kannst dir, also so wie der Ron, dieser Krieger, bei Lothar irgendwie so drüber gelegt wurde, kannst du dem da schon quasi, wenn du dich da von hinten näherst, einfach mal irgendwie eine Tasche abschneiden oder sowas. Das kannst du machen. Du machst dann aber eigentlich mehr Taschendiebstahl gegen Lothar und weniger gegen den Ron. So, weil der Krieger kriegt da gar nicht mehr so viel mit. Also das ist schon, da ihr ihn nicht gut erst versorgen könnt. Kannst du gerne machen. Beim Magier, ja, ist halt auch die Frage. Ihr könntet den theoretisch auch einfach ein bisschen bedrohen und dann wird er wahrscheinlich. Mir geht es auch nicht um den klassischen Taschendiebstahl im Sinne von unauffällig, sondern wirklich so ein Abtasten. Suchen. Ja. Nach dem Motto, wo ist denn eventuell in der Tasche was drin? Und mir fiel kein anderer Skill ein, den ich nutzen könnte, außer Taschendiebstahl. Also, ich stelle mir gerade vor, wie ich den Halbnackten auf der Schulter und du willst schon nochmal abtasten. Erinnert mich irgendwie an Pulp Fiction. Ja. Fass mal einen nackten Mann in die Kippe, ne? Er muss mal gucken, wo er seine Sachen versteckt. Ja. Ja, du kannst ihn gerne abtasten. Sinneschärfe wäre auch soweit okay, aber du kannst gerne mal nach Taschendiebstahl quasi umgedreht gucken, ob er irgendwo verdeckt was trägt. Das kannst du gerne mal machen. Und du wirst auch von beiden nicht wirklich eine Gegenwehr erfahren. Sprich weder von Ron noch von dem Magier. Ihr seid. Sinus. Die habt ihr ja soweit unter Kontrolle. Also, ihr habt die ja. Die sind ja quasi gefangen jetzt von euch. Dann würfel ich mal. Würfel du mal. Der erste Wurf ist eine 19. Es läuft. Macht nix. Ich habe auf MU habe ich 12 und ich habe 10 plus 2 auf die Fertigkeit. Okay, gut. Der zweite ist eine 7. Das wäre auf Fingerfertigkeit. Der dritte ist eine 6. Yay. Das ist Geschicklichkeit. Du tastest den Magier ab, nachdem du ihn kurz mit einer Geste verdeutlichst, dass du ihn halt abtasten willst und dass du irgendwie nach was Verstecktem suchst. Und er trägt schon an seiner Robe eine Tasche, die etwas schwerer scheint. Was Weiteres fällt dir aber nicht auf. Also das Tragen hat er wohl den anderen oder dem Wagen überlassen. Selber trägt er nicht großartig was mit sich mit, aber halt diesen kleinen, schweren Tuchbeutel oder Lederbeutel, den er da hat. Den würde ich gerne weiter inspizieren. Kannst du ihm abnehmen? Wenn du ihn aufmachst, findest du dort 5 Silbermünzen und 2 Kreuzer. Er seufzt auf, weil er abgezogen wird. Schreibe ich erstmal auf, wir verteilen nachher. Sehr gut. Das glaubt ihr ihm. Nachher. Ja, ja. Mal gucken. Später muss ja jemand wieder Wache halten oder das nächste Mal. Oder er sagt gleich, ah, mein Internet ist weg. Ah, you never know. Nein, keine Angst. Naja, sicher nicht. Gut. Und ich würde mal sagen, wenn ich mir Ron angucke, da wird wahrscheinlich nichts groß sein, was der noch verstecken könnte, oder? Also wirklich versteckt, nicht die Armschienen und die Beinschienen, die zusätzliches Gewicht sind, wurden ihm so weit abgezogen. Da hat er jetzt nicht, und er hat jetzt auch nicht irgendwas noch großartig am Gürtel oder sowas. Den Vorschlag haben wir, der liegt weiter hinten ja noch im Feld. Den hat ja keiner mitgenommen, aber so siehst du da jetzt nichts unmittelbar, wo du sagen würdest, Mensch, da hat aber einer eine versteckte Tasche nochmal irgendwo. Mhm. Ja gut, dann tast ihn auch nicht ab, sondern wenn das so Augenschein ist, dass er nichts weiter ist, dann lasse ich ihn in Ruhe. Okay. Möchte vielleicht unser Krieger den Vorschlag einmal mitnehmen? Nee, Hammer ist nichts für mich, es sind nur zwei Hände. Ist das nicht ein Zweihänder? Da haben das wir ist ein Zweihänder. Das ist schon. Ja, ein Hammer, aber ein Schwert. Ich habe keinen. Ja, gut. Ich kann mit Hammer nicht umgehen. Seit also, ich würde gerne mal ganz schnell noch meinen Stein holen, den ich da hinten, da wo das Pferd war, hingeworfen habe. Also, ja. Ich würde da gerne mal kurz rüberlaufen und hole den mal eben. Also, ich bin mal ganz kurz aus der Szene raus. Ja, ist kein Problem. Du kannst dir soweit den Stein rüber hechten und nach einer kurzen Suche findest du auch das Steinchen. Da ist er. Super, ich packe ihn ein. Bin wieder glücklich. Und komm zurück. Was genau habt ihr denn jetzt vor? Und auch die Frage, so wie ich sie euch stelle, fragt euch Sinus und hält sich schmerzend die Eintrittsstelle vom Messer und meiner. Ja, und was habt ihr jetzt vor? Was ist denn jetzt? Wir erfüllen jetzt erstmal Lothars Versprechen. Und euch nehmen wir mit. Dich nehmen wir mit. Oder, Lothar? Was? Ich bin schon 10 Meter weit gelaufen. Ach, du bist schon weg! Du flüchtest. Der blutet. Ihr seid immer noch am Looten. So. Ja, hinterher, oder nicht? Nehmen wir den anderen auch mit. Ja. Ja. Ich rufe aus der Ferne. Du kannst ja nicht trennen. Okay. Also nach Burg Osenbrück, ach ja, okay. Dann vielleicht war da ja jemand, was es mit diesem Brief auf sich hat. Hä? Ja, okay. Ja. Mhm. Ja, und ohne Widerworte reiht er sich einfach ein, drückt sich so ein bisschen da. Können wir den irgendwie festhalten? Wir haben kein Seil, ne? Gar nichts. Eine Angelschnur haben wir. Also rennen wird er wahrscheinlich mit dem Messer da oben drin. Ja, nicht. Aber wenn er mit seinen Händen da rumfuchtelt und irgendwas Magisches macht, da weiß ich ja nicht. Was sagst du, Kuprum? Ich glaube nicht, dass der noch in der Verfassung ist, sich zu konzentrieren bei Magie. Mit den Schmerzen, die er hat. Dann laufe ich hinter ihm und bin hinter ihm und du guckst von vorne am besten. Dann haben wir so einen Blick. Vielleicht mal alle ein paar hundert Meter mal an, nach dem Motto von hinten mit so ein bisschen mit einem Dolch in die Seite pieken. Dass ja, dann mit dem Rücken vom Dolch, ne? Ja, ja, klar. Hm? Mit der Rückseite vom Dolch, so ab und zu mal. Oder wie auch immer, jedenfalls so, dass er nicht auf dumme Gedanken kommen kann und er weiß, dass er überwacht wird. Okay, gut. Dann laufen wir quasi los einfach mal hinterher. Okay. Weil wir trennen uns ja nicht. Wir sind doch ein Dreamteam. Ja. Hallo. ich hätte gerne für die Anstrengung, dass du da einen Mann, der selber nicht mehr wirklich gehen kann, tragen musst, über eine halbe Stunde Reisezeit eine Körperkraftprobe. Und mit meinem kaputten Arm nicht vergessen. Ja? Nur Körperkraft. Ich habe eine 3 gewürfelt. Okay. Also behindert sich das augenscheinlich nicht wirklich. Ihr macht euch auf den Weg und ja, der Regen hat netterweise ein bisschen aufgehört, aber ihr seid auch durch das Stück Wald, wäret ihr sowieso geschützt und nur kurz vor der Burg wäre noch etwas freieres Feld. Euer noch gehender Gefangener, Sinus, macht keinerlei Anstalten, irgendwie zu langsam zu gehen oder zu fluchen oder sich in irgendeiner Weise euch zu widersetzen. Und so geht ihr die ersten 20 Minuten erstmal einfach so des Weges lang. Sollen wir auch ein Liedchen trällern? Nee, derweilen. Gibt's doch bestimmt auch DSA, irgendwie solche Lieder. Ah ja, klar. Schönes. Auf was treffen wir jetzt, wenn du sagst, eine Körperkraftprobe für eine halbe Stunde und nach 20 Minuten laufen? Nee, ich hab das nur so gesagt. Also wir sind ja gleich da und es ist ein bisschen komisch, dass dieser Magier so gar keine Anstalten macht, abzuhauen. Ich habe ein bisschen Angst, dass da was im Hinterhalt ist. Wir müssen ja bedenken, dass Knolle immer noch weg ist und der andere Typ ja auch. Und wir sollten vielleicht nochmal kurze Krisenbesprechung machen. Lothar, komm mal ran hier. Du bist ja so ein Stück weit da vorne. Dass vor uns gleich hinüber ist. Können wir das nicht während dem Laufen machen? Ja, vielleicht sind wir auch gleich hinüber, wenn gleich irgendwie Knolle aus dem Hinterhalt irgendwo kommt. Du bist aber ganz schön vertrauensselig. Was? Hä? Misstrauisch. Ich meine, du bist ach so, ja, misstrauisch. Ja, natürlich. Das Ding ist, du selber trägst denjenigen. Du kannst uns nicht mit verteidigen mit deinem Zweihänder. Ja. Zur Not kann ich ihn noch immer noch fallen lassen. Super. Macht mal bitte eine Geografieprobe. Alle drei. Oh nein. Habe ich eine? Ich habe da null. Ach ja, supidubi. Ich habe da immer eins. Geografie. Oh, drei sogar. Mit drei? Supi. Drei. Eins. Ich habe schon verkackt. Ich habe eine 20. Ich habe 19. Oh. Am besten Wurf. Also du und ich, ne? Da sollten wir uns echt nochmal überlegen. Ne? Der zweite ist eine 18. Oh, super. Und eine 13 hinterher. Ja. Ich habe es mit dem einen Punkt gerade noch ausgleichen können. Okay. Gut, dass ich dir geskillt habe. Ich schicke dir mal eine Hintergrundinformation gerade eben zu, die dir einfällt. Warte. Damit wir, damit du gucken kannst, ob du mit der Information was anfängst. Hast du eine Schreibmaschine da, oder? Ja. Bitte schön. Mechanische Tastatur, beste. Geheiminformation für dich. Musst du gucken, was du damit einfängst mit dem Gedanken. Ja. Warte mal, man sieht dir förmlich an, was du denkst. Irgendwas rattert da im Kopf. Das war das Schreibmaschinengeräusch, ja. Ja, genau. Das ist ein Ladebalken über meinem Kopf. Einfach so stehen geblieben. Ja, du stehst da jetzt. Ja, also das kann ich damit anfangen. Also ich weiß eben, dass der Orden der Schwerter zu Gareth ein kleiner Orden ist, von Geweihten und Laien der Göttin Rontra, der sich vornehmlich für Schutz des Mittelreichs verschrieben hat. Und der hat quasi seinen Sitz in Burg Osenbrück. Oh. Mhm. Das fällt dir jetzt ein, wo wir schon so kurz davor sind. Ja, die Stelle kommt jetzt super. Gerade bekannt vor. Ach so, ja, dann was bedeutet das jetzt genau für uns? Tja, dass wir vielleicht aufpassen müssen. Können wir den nicht einfach... Dass wir vielleicht einen anderen Weg nehmen sollten, bevor wir ins Messer laufen? Vielleicht. Also was war doch mal die genaue Information? Was ist dir nochmal eingefallen? Was für ein Orden ist das? Warte, ich muss gerade nochmal in meinen Kopf suchen. Scheiße, wie komme ich am schnellsten dahin? Ach, da. Rondra ist euch aber, also jetzt Outgame Rondra ist euch ein Begriff als Göttin und ja, wofür sie steht? Was war Rondra nochmal? Raya war so Lust und Lust und Party, ne? Und Wein. Sex und war der für Diebe. Was war Rondra? Ich habe ihn mir sogar durchgelesen. I don't know. Also, kurz, das würden eure Charaktere auch wissen, deswegen frische ich euch nochmal kurz auf. Rondra ist die Göttin des Krieges, des Gewitters. Ja, ja. Ihre Farbe ist blutrot, ihr heiliges Tier ist der brüllende Löwe, die geweihte Zahl ist die 2 und Geweihte sind bei Rondra nicht einfach nur irgendwelche Leute, die in ihren Schriften lesen und sagen, oh mein Gott, das ist voll cool, sondern das sind halt bewaffnete militärische Krieger, die sich primär erstmal für Ruhe und Frieden, also oder anders, die suchen schon, die suchen den ehrvollen Kampf und so ein Orden ist auch daran interessiert, dass nicht einfach Leute irgendwie auf den Straßen bei denen irgendwie umgebracht werden oder sowas. Also das sind schon the good guys im Großen und Ganzen. Okay. Also unsere Hauptfeinde, würde ich mal sagen. Also eigentlich Polizei. Ja, genau. Du bist Polizei. Ja, ja, also... Jetzt, wo du es sagst, fällt es mir auch ein. Krass, Aber ja, Vorwahl haben wir das nicht so, ja. Dann, wir mal kurz genau. Disponieren, also da oder? Ist das Leben noch einfacher gewesen. Ja, ich trage halt einfach einen Verletzten hin, den ich... Wir müssen nur ein Wort sagen, dass wir sie überfallen haben. Und dann ich glaube, meiner hier, der sagt nichts mehr. Ich kann ja mit meinem reingehen, ihr wartet vor der Burg, ich check die Lage ab und laufe mit ihm rein und sag halt, dass ich eben ihn aufgesammelt habe. Leg ihn doch vor der Burg einfach ab. Überfallen wurde. Da irgendwo in der Nähe. Der schafft das schon. Der Magier kann ihn doch dahin bringen. Ist mir doch egal. Ich will da nicht hin. Kann dieser schmächtige Magier ihn überhaupt hochheben? Nein. Ich habe es noch nicht versucht, nein. Ich hatte es auch eigentlich nicht vor. Das stand nicht in meiner Stellenbeschreibung als junger Held. Ihr seid so ein richtiges Team. Oder? Kann Ron gar nicht mehr laufen oder kann er nur ganz schlecht laufen? Der lässt sich jetzt tragen, also da wird nicht mehr viel gehen. Im Gehen. Wow, ne? Wow. Hat man nicht so, gibt's da kein Sound-Ding beim Soundboard? So ein Klatschen, ja. Warte. Ja, Oder. Ist überhaupt noch ansprechbar? Oder. Nee. Oder wir sagen, wir haben Verbrecher festgenommen, die irgendwas geplant haben. Wir haben nämlich einen Brief gefunden. Aber. Und liefern sie quasi dort ab und sagen, wir sind die Guten. Ah, Moment. Den Brief haben wir ja noch. Also. Das können wir ja mit meinem Plan kombinieren. Ihr seht ja, mein Fuzzi hier ist nicht mehr ansprechbar. Und in diesem Zustand wird er mich auch nicht verpetzen können. Und wenn ich diesen Brief nehme und... Aber Sinus ist mir ein bisschen ungeheuer. Also das ist mir nicht so ganz geheuer, dass der so ruhig ist. Ich möchte nur nach Hause. Ja, der muss ja nicht mit. Der muss ja nicht mit. Ihr wartet mit ihm vor der Burg. Und dann darf ich nach Hause... Da bin ich mir doch nicht so sicher, Sinus. Das werden wir sehen, ne? Ich vertraue der ganzen Sache nicht, aber gut. Ja. Was sagt dein Kupro? Wenn du dich aufopfern möchtest, geh rein. Ich sehe das jetzt gar nicht so als Gefahr. Also ich erkenne da jetzt keine Gefahr. Die kennen uns nicht, die haben uns alle nicht gesehen. Ich trage nur einen Verletzten mit mir, der nicht ansprechbar ist. Ich kann sagen, dass er ja von Banditen überfallen wurde, was ja auch die Wahrheit ist. Muss ja nicht sagen, dass wir die Banditen waren. Und ja. Aber vielleicht sind ja schon Knolle und der andere Typ da ja schon hin und haben uns schon längst verpfiffen. Und wenn wir kommen, warten sie schon auf uns. Das ist kein schlechter Einwand. Dann könnte aber der Brief auch ein Gamechanger sein. Was? Wie bitte? Ich hab dich nicht verstanden. Dann könnte der Brief auch der Gamechanger sein, sprich. Gamechanger heißt es quasi, wie wir uns verpfiffen haben in dem Moment. Wo es eigentlich ja schlecht für uns ist. Könnte der Brief gut für uns sein, wenn er dementsprechend gedeutet werden kann? Wir landen schon wieder im Kittchen, Leute. Ich sehe das schon. Ich muss erstmal einen Schluck von meinem Alk trinken, ganz dringend. Also nüchtern kann ich mir das alles hier nicht antun. Darf ich einen Schluck abhaben? Ja, natürlich. Mhm. Also ich reiche dir mein Alk rüber. Lothar, du auch? Nein, danke. Vielleicht für den Ron zum Desinfizieren. Einer muss ja. Dachte ich gerade, haben wir irgendwie desinfiziert bei Ron? Oder auch bei Sinus? Nee. Oh, ja. Nee. Ach, gut. Jetzt ist es eh egal, die können das schon ab. Gut, also erstmal ein Schlückchen Alk. Dann sieht die Welt schon ganz anders aus. Gut. Wie viel Schlückchen Alk hast du eigentlich inzwischen getrunken? Über die letzten Ich war ja seit Stunden. Gestern nüchtern und nach dem Looten einmal einen tiefen Schluck. Seitdem noch nichts. Und was war mit dem Kopf? Da habt ihr aber ganz schön zugelangt. Als ihr Kopf? Ich habe einmal Kraft den Mund ausgespült, mehr nicht. Ach so, mit dem Kopf. Das war mein letzter Fisselrest. Da war noch so ein Nüssel drin, den habe ich getrunken. Ja, aber ich habe schon ein bisschen was. Na gut, ja, dann will ich keine Zeichen proben. Das spricht wahre Alkoholiker. Ich meine, kann ich gerne machen. Ich bin hart im Nehmen, ne? Nö, das musst du noch warten. 8 Promille läuft. Ja, nee, dann hast du ja noch genügend Möglichkeiten, Alkohol zu trinken. Ich habe noch über 1,5 Flaschen, ne? Also, ja. Gut, also. Gehen wir jetzt dahin. Mit der Gefahr, dass sie uns direkt einbuchten, weil Knolle vielleicht schon da ist und uns verpfiffen hat. Oder dass wir Hinterhalt irgendwo auf uns warten. Oder überlegen wir uns was ganz anderes. Ich überlege halt, wir haben diesen Zettel. Wenn wir eben, wie du sagtest, wenn wir so hinbiegen, dass wir die Guten sind und sie einfach nur aufhalten wollen, weil wir wissen, dass sie illegale Dinge vorhaben, vielleicht kommen wir da. Genau, das meinte ich mit meiner Aussage eben. Ja, ja, Game Changer. Ja, ja. Dann würde ich das in Betracht ziehen. Also, aber ja. Wir müssen ja auch wissen, was der Brief bedeutet. Und das wissen wir ja zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Also wir wissen, dass es irgendwie eine Art Gift oder Droge ist, die unter das Volk gemischt werden soll. Ja, dass es Drogenhändler sind. Das ist eventuell. Ja immerhin schon mal was. Also auf jeden Fall illegal. Und das hilft uns ja schon mal weiter. Jo. Auf jeden Fall etwas, was vernichtet werden sollte und nicht vernichtet worden ist, der Brief. Ja. Von daher Männer, wenn ihr das sagt, dann gut. Also, dann Lothar, du trägst mit. Den Ron. Ja. Du entscheidest das jetzt. Ich schließe dann machen wir das, an. Dann laufen wir jetzt zusammen rein. Okay. Ja, gut. Okay. Also seht ihr jetzt zu, dass ihr ihn wieder packt und wollt ihn nur da abladen oder wirklich rein? Das habe ich jetzt nicht so ganz. Wir können ihn ja auch vor den Toren abladen. Weil dann ist. Der wird aber nicht überleben. Wenn wir ihn einfach abladen. Ich habe immer noch diesen Sinus, der gefällt mir nicht. Können wir nämlich einfach okay. Eine über den Grübe hauen, dass er ohnmächtig ist? Also. Darfst du gerne machen. Ja, ruhig. Ich hab nichts dagegen. Mir gefällt deine Art zu denken. Jetzt auch. Ich habe mich angepasst. Aber dann müssen wir den ja auch tragen. Nee, das geht nicht. Da wissen wir gleich. Ja, ich bin auch sehr schwer. Naja, klein. Unter dieser Robe. Kleines Hemd. Naja. Halbes Hemd. Halbes Hemd. Ein kleines Hemd. Ein eingelaufenes kleines Hemd. Gut, dann tun wir halt, oder wo sind wir denn? Sind wir jetzt vor den Toren? Ja, also 10 Minuten müsste es auch noch gehen. Dann wäre der Können wir schon mal sehen, quasi aus der Ferne, ob da Stadtwachen sind oder so? Da wird wohl, da das von denen, das ist ja nicht irgendwie so eine kleine Popelburg, sondern das wird ja irgendwie schon mal eine Anlage sein, die auch geführt wird, werden die auch sowas wie ein Gatter oder eine Zugbrücke oder irgendwie sowas haben. Weil die ja militärisch wirklich drauf sind. Also ist das so ein Wall wahrscheinlich und da werden vielleicht auch Leute oben drauf stehen und so wie man sich das so altklassisch vorstellt. Vielleicht nicht ganz so riesig, aber schon massiv. Ja, dann würde ich sagen, dass wir den bei den Wachen abstellen. Und die kennen uns definitiv nicht, die Wachen. Außer der Knolle ist Wache, dann hätten wir ein Problem. Knolle ist ein Zwerg, wachen Sie an, die stattliche Persönchen. Das war ja auch ein Witz. Ich glaub nicht, dass Knolle. Ich würfel mal bitte auf Humor. ja, wie ist das, wie gesagt? Ja, ich bin da nicht ganz so überzeugt von, du aber. Du würdest einfach sterben lassen. Erst hast du dich beschwert, dass ich so rabiat bin und jetzt sollen wir einfach sterben lassen. Ja. Also, ich habe Blut geleckt, ich bin jetzt... Ich nehme den... Wie heißt der auf meinem Rücken? Ron. Schultern. Ich nehme Ron und lade ihn vor Arwa ab. Was? Oh. Oh. Jetzt, also ich trage den jetzt nicht. Also jetzt ist es deine Entscheidung. Ach, jetzt ist meine Entscheidung. Ja. Dann lass uns doch vielleicht eine Münze werfen. Wer Kopf ist, wir gehen. Zahl, wir bleiben hier und lassen die da. Aber dann ist immer noch der Magier übrig, der wahrscheinlich, da ist irgendwas im Hinterstübchen. Ich will nur dieses Messer entfernen lassen und meine Kumpanen, dass wir nicht sterben, das wäre ganz nett. Also, Du willst nicht, dass ihr sterbt, habe ich es richtig verstanden? Ja, also es muss nicht unbedingt wer sterben, ist schon okay. Meine Kumpanen. Okay, gut, also dann machen wir es doch so. Wir sind in 10 Minuten da, ja. Du läufst einfach vor zu den Wachen, alarmierst irgendjemanden und ja, die sollen dann eben zu den Verletzten kommen. Und wir gehen weg. Ja. Und du bist frei. Hey, das ist die beste Idee, die ich seit heute gehört habe. Ja, okay. Aber ich sag dir eins, solltest du jemals wieder gegen uns antreten oder auch nur gegen uns aussagen und wir sehen dich wieder, dann bist du ein Kopf kleiner. Oh, nein, das wird nicht passieren. Ich wollte sowieso nach Riva oder so und dort Magier-Dinge machen. Kann ich den irgendwie auf Einschüchtern werfen, sodass das auch die Wahrheit ist, was du sagst? Der ist schon eingeschüchtert, mach dir mal keine Wange. Ihr habt ihn schon vor einer halben Stunde eingeschüchtert. Okay, also sind wir uns sicher, dass er es ernst meint? Naja, also das ist natürlich so eine Sache mit Opportunismus so, aber der will ja auch nicht, dass dann irgendwie Leute sterben oder sowas. Das scheint ihm schon nicht egal zu sein. Okay. Also er glaubt uns auf jeden Fall, dass sein Kopf kleiner ist, wenn er Scheiße macht. Ja. Also bei dir würde ich das glauben. Ja. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Er hat gesehen, wie du dem Ron den Arm zermatscht hast. Echt, ey. Wenn du jetzt sagst, der ist ein Kopf kürzer, wenn er irgendwas Komisches uns gegenüber sagt, der glaubt dir das. Der möchte nicht wie Ron enden. Um es nochmal meine Aussage zu unterstreichen, packe ich an den Sack Reis und ziehe den Kopf raus lass ihn vor seinem Kopf baumeln und sag ihm, so, genau so wirst du enden, wenn du uns verpfeifst. Mir wird schon wieder ganz schlecht, ne? Also ich sehe da schon wieder und ich merke, ich habe vielleicht doch ein bisschen zu viel gepichelt. Sinus wird kreidebleich. Macht einen Schritt nur nach hinten, weil er nicht damit gerechnet hat, dass er plötzlich einen abgehackten Kopf vor sich findet. Und ist vielleicht sogar kurz davor, irgendwie umzufallen auf den Schreck. Und liegt dann einfach, ich werde nicht tun. Ich werde einfach nur Hilfe holen. Okay. Das wäre jetzt unpraktisch, wenn er umkippt. Er hätte mal wieder ein Problem. Ja, du bist halt auch ein bisschen zu rabiat. Ich muss es ja mal sagen, wie es ist. Er zittert auch. Ach, also auf die Idee wäre ich jetzt nicht gekommen mit dem Kopf. Nee. ich hätte eher mein Schwert nochmal schön gestreichelt. Ja, das hätte ich auch gemacht. Aber ich meine, da sieht man am ehesten, wozu ich in Lage bin. Ja, ich biete Sinus mal einen Schluck von meinem Alk an und sage, jetzt trink mal ein Schlückchen. Danach geht's dir besser. Die nimmt er auch hustend dann an. Also hustend nach dem Schluck. Kann ich jetzt gehen? Nein, also, wir gehen jetzt alle gemeinsam Richtung Tore. Ja. Oder? Also doch gemeinsam. Hä? Ja, mitgehangen, mitgefangen, wir gehören zusammen. Wir sind 10 Minuten entfernt. Ja, ich würde sagen, wir gehen 5 Minuten in die Richtung, legen Ron hin und lassen den Rest dann dementsprechend Sinus machen. Also gut, dann nehme ich ihn wieder auf meine Schultern. Und 5 Minuten... ist, glaube ich, völlig in Ordnung. Ja? Okay. Gut. Mhm. Okay. Dann sind wir nicht zu nah dran, aber näher dran. Und aus dem Brief wollen wir nichts machen? Wieso? Wir wollen ja erstmal gucken. Ich frage nur, ob wir das dann jetzt irgendwie. Okay. Ja, doch, aber wir müssen ja erstmal in die Burg gehen. Vielleicht mal nicht sofort. Okay, gut. Wisst ihr erstmal, dass die beiden versorgt werden? Wenn das ein bisschen beruhigt ist, sollte man vielleicht mit dem Brief mal drüber nachdenken. Apropos Brief, mir fällt da gerade ein. Du Magier, weißt du irgendwas von irgendeinem Kontaktmann? An wen hättet ihr euch gewendet? Aufgabe erledigt hätte. Ich weiß nur, dass Kontaktmann an der Nagelhunst, der Führer von dem Wagen, war unser Kontaktmann. Ich weiß nur, er hat einen Bruder in Tanwirk und ansonsten, ich weiß nicht, wir werden einfach zurückgefahren, nehme ich an. So war zumindest die Absprache. Ja, aber ihr wolltet es ja in der Burg abladen, oder? Die Ware. Ja, aber der Karren muss auch wieder zurück und nicht wahr? Ja, aber wohin hättet ihr die Ware gebracht? In die Festung. Ja, an wen? Ihr schmeißt es doch nicht einfach in den Hof. Wer das angekauft hätte, keine Ahnung. Eingekauft? Die hätten das wahrscheinlich gekauft und der Rest wäre zurück und er hätte vielleicht auch noch was eingekauft, wie das Händler halt so machen. Ich komme ja gar nicht von hier. Ja, so wie ich den Brief verstanden habe, habt ihr das doch für einen Kontaktmann, der den Brief geschrieben hat, bestellt. Doch, geholt. Geliefert, ja. Davon weiß ich nichts. Wart ihr jetzt überhaupt auf dem Weg, um Sachen abzuholen oder hinzubringen? Wir sollten einfach nur diesen Händler beschützen, der von A nach B wollte, also von Tannwirk rüber zur Burg, Sachen verkaufen und wieder zurück. Okay, du bist schon ganz schön dummer, ja. Aber selbst der dümmste Vollidiot müsste doch erkennen, ob irgendwas abgeliefert wird oder Ja, die waren auf dem. Die Burg muss sich doch irgendwie. Die haben doch selber nicht Bauern, denke ich. Die müssen brauchen ja irgendeinen Kram. Und der kommt aus der Stadt. Und dann fahren die halt hin und her. Ich verstehe dich überhaupt nicht. Ich habe keine Ahnung, was du mir sagen willst. Verkaufen, kaufen. Kaufen, verkaufen. Ja, oder wart ihr gerade am Kaufen oder am Verkaufen? Am Verkaufen. Also, um das nochmal richtig einzuordnen. Ihr wolltet in Burg Osenbrück, ja? Burg Osenbrück. Wolltet ihr hinfahren, um Sachen zu verkaufen? Ja! Dann sagt das doch gleich. Also habt ihr die Ware. Da müsstet ihr die Ware ja schon haben. Ja, auf dem Wagen. Da war keine Ware. Aber wir haben keine Ware mehr. Weil ihr die verkaufen wollt. Dann hat sie jemand mitgenommen. Entweder der Händler oder Knolle. Oh Gott. Oh. Aber volle Kanne. Und er fällt hinten über und fängt an zu weinen. Oh, so, Lothar. Baba. Oh Gott. Ich gehe hin, ich helfe ihm hoch, gebe ihm wieder einen Schluck Alkohol und sag so. Du kannst einem kleinen Kind doch keinen Alkohol geben. Du kannst doch nicht Schläge mit Alkohol heilen. So bringt er uns doch nichts. Ja, betrunken auch nichts. Hast du schon mal mit betrunken Alkohol löst geredet? Die Zunge. Ja, genau, Alkohol löst die Zunge. Vielleicht spricht er dann mehr. Man sagt doch immer, Kinder und Betrunkene sagen die Wahrheit. Er kann aber nicht mal so reden. Er versucht nach dem Schluck nochmal anzusetzen, nochmal erklärend. Und meint dann, wir drei wurden doch nur angestellt, damit wir mit dem Händler mit neuen Waren von der Siedlung hochfahren zur Burg, da irgendwas von ihm verkaufen und mit dem Geld und den restlichen Waren wieder zurückfahren. Also wurdet ihr angeheuert, nachdem die Ware schon da war? Die war auf dem Wagen drauf, ja. Es ging nur um diese Strecke. Wir wollten warum einfach kannst du das nicht vorher sagen? Hättest du jetzt die Ohrfeige erspart. Deine Schuld, will ich nur mal so anmerken. Ja. Gut. Ja. Der bringt uns nichts mehr. Wir stehen jetzt ja schon ein bisschen länger hier rum. Ich würde mich gerne mal so ganz kurz umgucken, weil ich habe so ein bisschen mulmiges Gefühl. Nicht, dass hier irgendwas in der Zwischenzeit, wir haben jetzt echt lange gelabert. Dass, lebt Ron eigentlich noch? Ja. Ja, hat er ist mittlerweile egal. Er hat aber keinen Mucks von sich gegeben. Also, das ist jetzt nicht. Nicht, dass er zwischendurch verschieden ist. Oh, das ist wie in diesem einen Film, hier, wo die einen den Toten jetzt hat mitschleppen und dann so, nee, egal. Die war schon ein Knabbern schon an ihm. Der ist ja schon ein paar 30 Jahre alt, der Film. Ja, aber der ist doch witzig. Egal. Lustig, ja. Ja. Immer Ärger mit Bernie, glaube ich. Ja. Jedenfalls, ich würde mich gerne mal kurz umgucken, nicht, dass wir hier in irgendeinen Hinterhalt geraten oder sowas. Nur, dass ich habe so. Hast du nicht eine gute Nase? Nase, ja, stimmt, tatsächlich. Kannst gerne mal. Was möchtest du denn? Möchtest du eine Geruchsnase? Kannst du gerne mal machen? Ich habe eine sehr gute Geruch und Geschmack, habe ich einen herausragenden Sinn. Wo habe ich denn das? Runterläuft denn das dann? Also Sinnesschärfe und dann wahrscheinlich als Spezialfertigkeit, als Vorteil. Ja, Vorteil herausragender Sinn, Geruch und Geschmack, genau. Okay, gut, dann würde ich jetzt mal auf Sinnesschärfe dann, ne? Mhm. 3. 18, aber kann ich ausgleichen. Was? Eine 18, aber kann ich ausgleichen. Okay. Und Eine, warte, was brauche ich hier? In. Ach, nein, ich habe verkackt. Eine 12. Ja, gut. Du blickst um euch herum, guckst über die Büsche, guckst, ob du nahestehend irgendwo bei den Bäumen irgendwie siehst, guckst, ob du bei der Burg irgendwelche Bewegungen siehst aus der Ferne, aber dir fällt nichts auf. Okay, gut. Man will ja mal ein bisschen vorsichtiger sein. Wir haben jetzt echt schon viel erlebt. Ja gut, dann würde ich sagen... Was machen wir jetzt mit dem Magier? Ja, müssen wir mitnehmen oder willst du ihn jetzt hier lassen? Der will zu seiner Mama zurück. Komm, ja. Packen wir jetzt ein und dann schulterst du den Ron und dann geht's los. Ich weiß gar nicht, Kuprum, wie siehst du das denn? Wir können losgehen, der Magier macht nichts. Ron ist eigentlich eher nur Ballast momentan. Okay. Ja, wir gehen ein Stück weiter, aber sollten vorsichtig sein. Gut. Nicht irgendwie schnell laufen, sondern eben gucken, ob irgendwas auffällig ist, während wir laufen. Gut. Dann. Vielleicht sollte ich mal einen Fährten suchen, mal einen Wurf machen, ob irgendwo Menschenfährten quasi sind. Oder von Buttercreme. Apropos Butter, gib mir mal das von der Wurst, aber ich habe Hunger. Ja, du hast schon länger nicht gegessen. Ja, guck mal nach, ob du was von frischen Pferdespuren oder frischere Spuren für Menschen.